Freiheit. Als Buddha seine Erkenntnisse mit den Menschen teilte, verbot er ihnen nicht, an Götter zu glauben. Er sagte nur, dass es nichts bringen würde, über Götter zu streiten und dass es wichtiger sei, einen Weg aus dem Leiden zu finden. Buddha war nicht der einzige Mensch in der Geschichte, der so dachte. In jüngster Zeit haben sich viele Leute ähnliche Gedanken gemacht. Sie glauben nicht mehr daran, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Planeten irgendwann auf einen gemeinsamen Gott und auf bestimmte Speise- und Kleidungsvorschriften einigen können. Anstatt also viel Zeit und Energie damit zu verschwenden, über diese Dinge zu streiten, sollten sich die Menschen auf eine einzige Grundregel verständigen. Und diese Regel lautet: Tu alles, um anderen zu helfen, anstatt ihnen zu schaden. Wenn du diese eine Regel befolgst, kannst du bei den restlichen Dingen tun, was du willst. Du kannst essen, was du magst, anziehen, was dir gefällt und an so viele oder wenige Götter glauben, wie du willst. Diese Regel lässt einem so viel Freiheit, dass man die Menschen, die nach ihr leben, auch liberal nennt. Das Wort liberal kommt vom lateinischen libertas, das heißt Freiheit. Für liberal denkende Menschen ist es völlig in Ordnung, an einen Gott zu glauben. Viele Liberale sind zugleich Christen oder Muslime, aber sie halten es nicht für nötig, einem oder mehreren Göttern zu gehorchen, um ein guter Mensch zu sein. Gut zu sein bedeutet, niemandem zu schaden. Wenn es darum geht, zu entscheiden, ob etwas richtig oder falsch ist, bringt es nichts, über Götter zu diskutieren. Stattdessen sollten wir uns fragen, ob das, was wir vorhaben, jemandem schaden könnte. Solange wir niemandem schaden, sollten wir die Freiheit haben, zu tun, was wir wollen. Liberal denkende Menschen sind sich zum Beispiel mit den Christen und Muslimen einig, dass man nicht töten soll. Aber nicht, weil irgendein Gott es verboten hätte oder aus Angst vor der Hölle. Nein, liberal gesinnte Leute finden, dass man nicht töten soll, weil man anderen damit Leid zufügt. Den Opfern, ihren Familien, ihren Freundinnen und Freunden und auch sich selbst fügt man Leid zu. Deshalb sind sie gegen das Töten, egal ob es nun Götter gibt oder nicht. Und was ist mit der Kleidung? Es gibt Menschen, die behaupten, man müsse einen bestimmten Hut tragen, weil irgendein Gott das angeblich wünscht. Und wenn du nun einen anderen oder gar keinen Hut tragen möchtest, das tut doch niemandem weh, oder? Also sagen liberal denkende Menschen, es steht dir frei, den Hut zu tragen, den du magst. Wieder andere Menschen behaupten, man dürfe an einem bestimmten Tag im Jahr nichts essen, weil ihr Gott will, dass gefastet wird. Aber wenn dir nun der Magen knurrt und du unbedingt etwas essen möchtest, das würde ganz sicher niemandem schaden. Also sagen liberal denkende Menschen, wenn du fasten willst, kannst du das gerne tun. Aber genauso gut kannst du auch etwas essen. Solange du niemandem schadest, kannst du tun, was du willst. Dieser Grundsatz klingt ziemlich vernünftig, oder? Nur leider haben sich liberale Menschen selbst nicht immer an ihn gehalten. Auch sie haben immer wieder Kriege angezettelt, weil sie andere Menschen dazu bringen wollten, ihre liberalen Regeln ebenfalls zu befolgen, obwohl sie doch eigentlich niemandem schaden wollten. Reden ist eben viel einfacher als Handeln. Es sagt sich leicht, dass man an bestimmte Regeln glaubt, egal ob an christliche, muslimische oder liberale, aber sie auch zu befolgen, das ist viel schwieriger. Dabei sind es unsere Taten, die zählen, nicht unsere Worte.